Ich gehe noch zur Kontrolle, also 350 Euro. Wie geht das? Wie geht's? Ja, wie geht's? Ja, wie geht's? Wie geht's? Nein, nein, nein, so mittags auch. Nein, dann gehen wir zusammen. Was? Ja, ich hab die Suche gehabt. Was kommt da? Ja, ich hab die Suche gehabt.